Wer immer das schnell Eintreffende will, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen.